Gut, herzlich willkommen. Wir wollen mit euch über Communities reden, über eure Erfahrungen, über eure Herausforderungen, über die Trends. Ganz kurz, ich bin Tanja Laub, ich arbeite seit 2006 im Bereich Community Management und berate und schule Unternehmen alles, was mit Community Management zu tun hat. Sei es der Dialog, Facebook, Twitter, oder der Aufbau von eigenen Communities, entweder zu externen Zielgruppen oder intern zu den Mitarbeitenden. Let's Talk Communities. Die Überschrift heute, Communities sind großartig. Ich lebe und liebe Communities, weil sie Menschen verbinden und man auf Augenhöhe wirklich miteinander in Austausch gehen kann, ohne auf irgendwelchen Hierarchieebenen zu sein. Und die fördern den Wissensaustausch, die fördern Innovationen. Und durch die Pandemie, das ganze Schlechte, was sie uns gebracht hat, sie hat den Vorteil für uns, dass sie die Entwicklung, die schon länger absehbar war, irgendwie so 20 Jahre nach vorne gespult hat. Das Thema Community ist jetzt viel präsenter, der Austausch. Und Fragen, die ich immer wieder kriege, sind so Sachen wie, ja, hier Nutzeraktivierung, wie kriegen wir denn die Leute aktiviert? Oder aber auch, ja, wir würden gerne Community, aber wie rechtfertigen wir denn die Ressourcen? Wie können wir sichtbar machen, was eine Community bringt, welche Vorteile es hat, welche Potenziale Communities haben? Denn man kann das Ganze nicht einfach in einem Excel-Sheet abbilden. Und das sind die Dinge, über die wir drei heute gerne mit euch sprechen werden. Was sind eure Erlebnisse, was sind eure Erfahrungen, wo sind ihr Trends, wo sind die Herausforderungen? Und ich gebe jetzt ab an meine beiden Co-Teilgebenden, Achim und Katharina. Hi, genau. Ich spreche jetzt mal in den Würfel. Katharina, Robert von der GIZ. Ich bin auch heute wieder so mit dem digitalen Zwilling da, nämlich die Lydia, die seht ihr online. Die wird uns online ein bisschen unterstützen. Genau, und ich wollte zum einen nochmal ganz kurz auf ein ganz pragmatisches aufs Konzeptwort hinweisen. Da haben wir so ein paar Fragen eingestellt, da könnt ihr auch gerne jetzt schon, wer hier ist in Präsenz oder online, ein paar Dinge posten. Da ist so ein Gesundheitsbarometer für Community, da können wir so einen Diamanten hinschieben, seht ihr, der Zustand ist kritisch, die müssen wiederbelebt werden oder sie sind in absoluter Topform. Und dann so ein paar Punkte, was sind so die spannendsten Entwicklungen, negative Trends, die ihr erlebt oder was meint ihr, wo die Tops in so 5 Jahren stehen. Ist so gedacht, statt dem Check-in, weil wir doch eine relativ große Runde sind, da kann nicht jeder irgendwie so sagen, warum bin ich hier, was bewegt mich, wie können wir das über das Konzeptwort so machen. Danke fürs Teilen. Genau, und was mich so umtreibt, es gibt schon lange diese Gartenmetapher, ne, die Communities, und die bewegt mich auch nach wie vor. Also wie schaffen wir es, wir erleben bei uns im Unternehmen, die Graswurzel-Communities sind total lebendig. Es gibt aber teilweise auch einen ziemlichen Wildwuchs, da passiert alles Mögliche und irgendwann irgendwie auch nicht mehr. Und vieles Gute wird nicht so richtig aufgegriffen. Und dann haben wir aber auch so die Gärten von Versailles, die völlig overengineerten, zurechtgestutzten Bäumchen, die mit wahnsinnig viel Budget hinterlegt sind und ganz viel Unternehmensaufwand betrieben werden, sehen total toll aus. Die haben immer die schönsten Seiten irgendwie auf dem Scherbrett, aber es ist einfach tot. Da ist kein Vögelchen mehr, was sich da irgendwie bewegt, ne? Oder auch kein Regenbogen mehr in der Erde. Und wie schafft man irgendwie da eine gute Balance hinzukriegen? Das ist die Frage, mit der ich heute hier bin. Genau. Und dann übergebe ich nachher zu den eigenen Würfel. Ein kurzer Hinweis. Ja, es ist schon die Frage, irgendwo in die Lydia hat sich gemeldet. Ist das eine organisatorische Frage oder ist das eine direkte Frage? Oder das war's. Lydia? Ach so, das du bist die Lydia. Man hört dich gerade nicht, Lydia. Du hast dein Mikro stumm geschaltet. Danke. Bitte den Mikro ein bisschen näher halten, weil ansonsten hören wir euch ganz schlecht hier im digitalen Raum. Okay. Das wurde mir auch gerade schon gesagt. Also wenn ihr nachher hier würde, wir wollen ja eigentlich eine aktive Sendung machen. Man soll nicht so richtig klein sprechen, das ist wohl auch schlecht, aber so relativ nah bereitstellen. Genau, aber danke dir ja nochmal für den Hinweis. Ich bin Achim, ich bin von der GFNs und wir haben ja alle, warum machen wir jetzt eigentlich diese Vorstellung? Wir wollen natürlich nicht so krass sein, aber wir wollen zumindest, dass wir wissen, mit denen es sich zu Deswegen haben wir gesagt, stellen wir uns die vor und sagen, was sind eigentlich bei uns die Fragen, die uns gerade so beschäftigen. Und dann seid ihr dran. Ja, also keine Angst, es wird jetzt nicht mehr lange dauern. Also meine Frage wäre eigentlich, ja, Communities wurden bei uns mit großem Programm und viel Motivation. Es sind echt Menschen dabei, die sehr engagiert sind, die wurden eingeführt. Und wie halten wir das eigentlich am Leben, wenn sich die Rahmenbedingungen so total ändern, die sich gerade geändert haben? Ja? Konkret ist es eigentlich, wir haben vor 5 Jahren durch Internet eingeführt und haben da auch sehr viel reingebuttert. Da waren die Rahmenbedingungen einfach auch von oben sehr, sehr gut. Wir haben Veranstaltungen gemacht, wir haben Multiplikatoren gehabt und da waren sehr viele Leute dabei, die eben sehr stark engagiert haben und die haben sich teilweise zum ersten Mal getroffen und dann hat man gesehen, den Wert von Community, sich gegenseitig zu motivieren, wirklich sich auch zu entscheiden mit denen, die man sonst nicht im Alltag macht, und da dem Unternehmen auch was zurückzugeben, mit was eigentlich im eigenen Bereich gar nicht so beschäftigt wird, ne? Was nicht pauschal angeguckt wird. Und jetzt vor 2 Jahren, ja, änderte sich das dann halt mehr oder weniger alles. Wir haben jetzt eine andere, klare strategische Ausrichtung. Alle diese Programme sind gestrichen und das Social Internet und die Community sind mehr oder weniger in der Linie. Und es sind immer noch motivierte Leute da. Aber wo kann ich es einbringen? Und wir versuchen es gerade wieder so ein Stück weit aufnehmen, sodass man merkt, man, ja, die wollen immer noch. Und was können wir denen eigentlich bieten? Auch jetzt aus der Unternehmenskommunikation, der eigentlich noch die Community Manager hier vernetzt und sie qualifiziert. Aber ja, eine einzige Person, wo das vorher war, da sind meine Mittel halt auch irgendwo begrenzt. Und das ist die Frage, die mich gerade so umtreibt. Und es gibt viele Beispiele noch dazu. Aber ja. Tausch mal bitte den Würfel, weil wohl wir nicht verstanden werden und es schlechter wurde, ob der Würfel besser ist. Okay. Ich bin eigentlich auch dann schon fertig. Ja. Ist das besser? Ist dieser Würfel besser? Nee. Ist auch nicht besser. Okay. Ist es besser, wenn ich den Sona rantue? Ist auch nicht besser. Der Ton kommt eher vom Laptop. Mikros aus. Wir haben alle Mikros aus. Ich habe meinen Laptop auch aus. Laptop, Audio aus. Hat hier noch jemand an? Wir haben aber sonst kein Mikro. Wir haben tatsächlich das nur das. Und das klingt, das ist aber mein Mikro ist aus. Das ist ja komisch. Und wir sitzen auch alle gleich weit weg vom Lautsprecher und haben alle den gleichen Würfel. Ja, aber wir haben Lautsprecher, da ist der auf Stumm ausgewählt. Ja. Und wir haben zur vorherigen Session auch nichts geändert. Okay. Probiert mal jetzt. Ja, ich rede einfach noch mal ein bisschen weiter. Ja, zwei Minuten. Community, was war denn die Erfahrung hier? Ja, also die Ursache, dieses Mikrofon war eingeschaltet, die Würfel waren nicht eingeschaltet und du hast uns gerettet. Ich habe eine Vermutung gehabt und die einfach mal probiert. Sehr schön gemacht. Großartig. Also das ist Community, mit unvorhergesehenen Dingen umgehen und sie irgendwie lösen. Irgendjemand kommt immer und findet irgendwas. genau, also da, also. Und jetzt wollen wir eigentlich in die Diskussion gehen. Ich würde jetzt Lydia einfach mal erklären, weil wir haben ein Concept Board dazu. Ich habe noch eine Frage. Geht es hier nur um Community of Practice oder geht es generell um Communities? Weil der Titel war nicht ganz einfach. Ich würde sagen, gerne generell. Ich weiß nicht, was das mit machen. Ja, aber gerade generell. Bei dir vermutlich immer geht eher um Community. Also es gibt ja noch Aktivisten-Community. Gerne alles. Es gibt vielleicht auch eher so transaktionsorientierte Communities, also Marktplätze, keine Ahnung, oder Support-Community. Was es gibt Community of Practice, es gibt noch Kommunikations-Communities, die irgendwelche Initiativen unterstützen. Ich glaube, wir reden ja über alles, was ihr wollt. Ja, also. Wenn ihr Lust habt, kann ich euch mal ein Bild aus der Telekom geben, von unseren Vereinigungs-Communities. Das zahlt, glaube ich, ein bisschen auf euer beider Themen ein. Einmal im Gardening und wo, ne? Von dem, vom Biss, wie kriege ich da eine Balance und wenn sich Rahmenbedingungen ändern. Und unsere Erfahrung ist, glaube ich, steht und fällt mit den Menschen. Ja? Zum Beispiel, wir haben die Telekom-Botschafter-Community, ist eine Riesen-Community, die werdet ihr kennen, wenn ihr mal ein Hashtag Werkstolz in Social Media eingibt, weil ihr euch vor Magenta nicht mehr retten können. Ja, das sind beseelte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Telekom, die kein Geld auslassen, um sozusagen die Telekom zu bewerben. Ne? Das ist deren intrinsische Motivation. Wir machen das von sich aus. Das waren die Missionare, oder? Das sind, wenn du so willst, das ist eine Missionars-Community, genau. Dann haben wir eine große Lernfamilie, die sich Lex Learning Experts von Papier Avandra sich gegründet hat. Auch auf unserem Twitter bei Social Network, weil man gesehen hat, da wollen Menschen aus eigenem Antrieb anderen Menschen was beibringen. Ja, also meine 10 Top Excel Shortcuts oder so. Ja, oder wie gehe ich mit meinem Teams um? Ja, dann hat der Shakir eine Lernplattform geschaffen, einfach auf dem ESN, und dann konnte sich jeder selber quasi einladen. Jetzt hat sich eine Riesen-Lernnetzwerk gebildet. Das dritte Beispiel ist die CX-Community bei uns. Das existiert schon sehr lange, seit 2013 oder so. Mike Metzig, der Mike hat sich mal gedacht, als Design Thinking noch neu war, in der Telekom zumindest, wir brauchen ein Netzwerk für Mitarbeiter, die neben ihrer Arbeitszeit anderen sozusagen Design Thinking Workshops machen. Das hat sich jetzt sehr ausgeweitet, da gibt es nicht gerade große Transformationsprogramme, die wir auch begleiten. Die in der Community drin sind, die können 30% ihrer Arbeitszeit dort in der Community arbeiten. Das haben sie von der Geschäftsführung sicher gemacht. Ich komme zu uns. Genau. So, jetzt kommen die Knackpunkte. Ne? Wenn der Community, sag ich mal, oder der Host, ja, oder der Initiator, es versäumt, sozusagen Leadership auf mehrere zu verteilen. Ja, also der Mike hat es bei den CXern mit Holacracy gemacht. Ja? Also dass man das mit einem Holacracy-System in der Kerngruppe, so dass er da Führung verteilt. Ne? Sozusagen, das sichert ihn, wenn immer nicht mehr da ist, ne? Sozusagen, dass das andere direkt übernehmen können. Bei Shakir, ehrlich gesagt, in der Learning Community weiß ich es nicht. Ne? Shakir ist Mr. Lex, wenn der mal weg ist. Ich weiß nicht, was da mit dem Lex passiert. Da übernimmt es irgendein HRD-Manager, der das Mindset nicht hat, und dann ist das Ding binnen 200 durch, wahrscheinlich, weil es zu sehr reglementiert wird. Und bei den Botschaftern ist es, glaube ich, auch so. Ja? Wenn da so die 2-3 TreiberInnen, wenn die gehen sollten, ist auch in Frage gestellt, was passiert dann da. Also, ich meine, Placidware übertrage sozusagen das die Community Management sehr gut auf mehrere Köpfe. Ne? Und ja, Rahmenbedingungen können wir meistens nichts machen. Ja? Also, wenn Mandate wegbrechen für Communities oder so. Ne? Das auch meistens personale Wechsel im Management folgt. Ne? Die neuen Kolleginnen und Kollegen sehen dann den Sinn nicht mehr und dann ist das Thema weg, wie ja. Bei euch hängen. Ja. Ja. Das ist halt dann, wenn du da schon gut vorgearbeitet hast und du hast diesen Drive in der Community, dass die es so wichtig finden, das wäre neben dem Thema Leadership, wäre das das Thema Purpose, dass du den frühzeitig mit allen gemeinsam schaffst, um ne, die Leute von sich selbst aus arbeiten zu lassen und die intrinsische Motivation über Zeit zu retten oder so. Ja, also das, ja. Darf ich kurz mal strukturieren? danke, Jochen. Aber wir haben ja auch noch virtuelle Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Raum und wir haben dafür ja auch ein Concept Board. Das heißt, wir haben eine halbe Stunde Zeit und vielleicht einigen wir uns irgendwie drauf, wie wir die Zeit aufteilen. Also danke für den Einblick. Also Sie sind sicher, also ich sehe dich auch immer, tolle Vorbilder, sehr inspirierend. Aber gibt es vielleicht auch noch andere drängende Fragen? Also hier haben einige schon schön zum Concept Board eingestellt. Ich weiß nicht, wie wir vorgehen. Sollen wir jetzt einfach mal hier durchgehen und diejenigen, die was eingestellt haben, sagen lassen, was ihre Frage sind. Vielleicht entdecken wir dann auch Gemeinsamkeiten. Wir sollten dann halt, wir können abstimmen oder sonst irgendwas. Ich weiß nicht, die Zeit ist wahrscheinlich relativ kurz, aber dass wir uns gleich auf ein Thema einigen. Und zwar nicht, bevor alle mal kurz ausgespeichert haben, was sie so bewegt. Also das wäre vielleicht wichtig. Ja. Wollte Julia das nicht gesammelt vorstellen? Ich würde einfach sagen, lass doch mal, wenn wir jetzt noch eine halbe Stunde haben, vielleicht mal in den Raum gucken und in den virtuellen Raum auch. Ein paar Sachen stehen jetzt schon auf dem Concept Board, glaube ich, auf die man ganz gut drauf gucken kann. Und ihr habt bestimmt auch noch ganz viele Sachen in den Köpfen. Ne? Was sind denn so die Fragen, die drängen? Und dann bei Let's Talk Communities, also wo geht's hin? Geht's nach oben, geht's nach unten, geht's zur Seite? Ne? Du hast einen Punkt genannt, so dieses... sich auch, ne, es ist, wenn's stark ist, die sind oft stark, also gerade diese Graswurzelsachen stark an eine Person gebunden, sehe ich auch total kritisch. Was passiert, wenn diese Leute wechseln und wie kriegt man die Balance irgendwie gut hin? Aber es gibt vielleicht noch andere Fragen. Also ich würde es einfach sagt, was ihr besprechen wollt, genau, worüber wir sprechen. Das ist einfach so intuitivste, ne? Ja. Hi, ich bin Caroline, ich bin bei Dativ und wir haben ganz viele Communities, haben uns das aus der Softwareentwicklung abgeschaut. Und die Frage, die mich jetzt seit einiger Zeit beschäftigt, ist, wie kriegt man im Unternehmen eine lose Kopplung zwischen Hierarchie und Netzwerk hin? Weil ich habe so das Gefühl, wir sind ganz viel in der Netzwerkblase unterwegs. Und das wird auch akzeptiert. Wir haben keine festen Kontingente, aber Menschen, die sich in Communities beschäftigen und engagieren wollen, dürfen das auch. Aber so dieses diese Verankerung im Gesamtunternehmen und dass es zusammenspielt, dass es ineinander greift. Wir hatten letztes Jahr im Dezember Kundenzufriedenheitsbefragung, die schlechter war als alle, die wir vorher kannten. Und daraufhin hat der Vorstand nicht die BotschafterInnen-Community gefragt, was können wir an unserer Sprache ändern, wie können wir vielleicht anders auf Kunden zugehen, sondern eine Taskforce aufgesetzt und ein Projekt und halt in der Hierarchie versucht, was zu tun. Und ich glaube, dass das ganz viel Kraft entfalten könnte, wenn man das zusammen denkt und auch irgendwie Wege findet, wie Hierarchie und Netzwerk zusammenspielen. Also da gibt es eine Barcamp-Regel und rede über Barcamps. Also rede, damit es einfach wirksam wird, rede mit dem Management, rede, was wir tun können, was wir erreicht haben, was für Nutzen da ist. Und wenn du über die Communities redest und das transparent machst, zeigst du dir eine Wirkung und sagst, okay, warum nicht darüber gehen? Oder auch mal ein Experiment sagen, wir könnten es auch mal so probieren und dann die Wirksamkeit darstellen. Also tu Gutes und rede drüber, denke ich. Gibt es online-Kurs? Ihr meldet, ihr macht das Handzeichen über Teams. Und falls wir es nicht sehen, dann quatscht ihr einfach rein. Ja? Ich sehe das Thema als extrem schwierig. Bernd von Vitesco. Vitesco Technologies von früher Continental, jetzt seit einem Jahr nicht mehr. Diese Frage dieses Abgebens von Kompetenz, weil es ist ja Abgeben der Kompetenz auf eine gewisse Art und Weise, was du jetzt beschrieben hast, ist der große Kampf der Communities, der vermutlich bestehen bleiben wird, bis die Organisation sich dazu entschließt, das in ihre komplette Organisation zu integrieren. Solange es hierarchische Strukturen gibt, werden diese hierarchischen Strukturen weiterhin das als ihre Aufgabe ansehen, solche problematischen Themen zu bearbeiten, weil da nicht auch Karrieren dranhängen, die ja jemand machen möchte und solche Themen natürlich gut sind für die Karriere. Das heißt, das wird dann niemand einfach so weggeben, wenn es keine guten Gründe dafür gibt. Also diesen Clash der zwischen den Communities und dem Management, ich meine, kann mir auch ein paar Geschichten erzählen, aber diese Situationen, die ist vorhergesagt vom Dr. Kruse, braucht man sich nur alle seine Videos anschauen, dann kann man sich das alles zusammenreimen, was da passieren wird. Also das ist eine größere gesellschaftliche Umverwerfung, die da stattfinden muss, dass das irgendwann akzeptiert wird. Also das wird Jahrzehnte noch brauchen, meiner Meinung nach. Ich möchte jetzt da keinen Essig in den Wein kippen, aber Entschuldigung. Diese Veränderung der Akzeptanz, die Veränderung der Akzeptanz des Managements bezüglich der Communities oder der Aufgabenabgabe des Managements, weil im Prinzip ist es nichts anderes. Die Communities übernehmen Aufgaben, die bis jetzt vom Management wahrgenommen werden. Das heißt, du musst die Management-Verständnis, die Kultur des Managements verändern. Und wir wissen, wie lange das dauern kann, bis sowas passiert. Und das ist das Grundproblem, an dem wir stecken. Ich habe noch eine zusätzliche Hypothese. Das haben wir bei uns gesehen. Also wir haben sehr etablierte Fachcommunities seit den 90er Jahren, glaube ich schon, die inzwischen auch mit Mitteln ausgestattet sind. Jedes Projekt in der GIZ, was umgesetzt wird, hat einen bestimmten Prozentsatz, der für die Fachcommunity aufgewendet wird und so weiter. Und was wir da erlebt haben über die Jahre, ist nicht unbedingt den Kampf, dass Kompetenz abgegeben wird, sondern dass die so institutionalisiert werden, dass sie im Grunde schon existieren, aber wiederum auch auf eine Art und Weise existieren, die sehr bürokratisch ist. Also die kopieren dann quasi die Hierarchiestile der Organisation, vielleicht bei uns auch sehr extrem, gut, bei großen Konzernen sicherlich anders als in einer großen Bürokratie. Also es ist eine ganz spannende Entwicklung. Und jetzt haben wir nämlich da einen Clash zwischen den etablierten Fachcommunities und den neuen Graswurzelinitiativen, die sich ganz anders aufstellen. Und dieses Absorbieren oder das Imitieren von den Handlungsweisen, ja, so richtig die Lösung ist das auch nicht. Jetzt haben wir Communities, die auch wieder wie Abteilungen funktionieren und die versuchen sich jetzt wieder daraus zu lösen und neue Energie zu stiften. Ich finde das spannende Entwicklungen. Noch ein kurzer. Ja, und dann gehen wir den Schema weiter. Was ich in dem Zusammenhang extrem hilfreich finde, ist Kinetic Framework und Epsilon, weil es da nochmal einen besonderen Blick drauf wirft. Das ist jetzt mein Versuch, das Problem zu lösen. Nämlich herzugeben und der Organisation zu erklären und zu zeigen, dass es gewisse Probleme gibt, die man nur mit Netzwerken und Netzwerkarbeit lösen kann. Das ist eine Option und es ist die einzige Option für gewisse Probleme. Und andere Probleme sind weiterhin nach klassischen Modellen zu lösen. Aber es ist für mich ein Mittel oder ein Weg zu zeigen der Organisation, dass es diese zwei Welten gibt und dass man die auch getrennt halten muss und nicht institutionalisieren muss. Ich hätte auch mal eine Frage diesbezüglich. Ich bin Andreas von der Hochschule Coburg und mit Communities, ja, vielleicht nicht so viel Erfahrung wie ihr, aber mich würde mal interessieren, wie seht ihr die Rolle da des Knowledge Managements? Wie kann man da vielleicht doch auch teilhaben gewissermaßen oder muss man da teilhaben oder ist es komplett sich selbst überlassen, sage ich mal, eine Community? Eure Einschätzung dazu? Es gibt zu einer Community, die speziell den Zweck oder Anwendungsfall Knowledge Management haben, also irgendwie das vielleicht mit dem Wiki herum organisieren. Aber Knowledge Management kann man natürlich auch auf verschiedene Weise machen. Und auch eine Community muss ja sich nicht in einem Kanal abspielen. Also es kann ja auch sein, dass man zusätzlich zu dem Wiki irgendwelche regelmäßigen Treffen hat, andere Formate, Audioformate oder sonst irgendwas. Das sehen wir ja gerade hier. Also, was genau war jetzt nochmal deine Frage? Genau, hier nochmal den Würfel. Also, ja. Ich sag mal, da fließt ja auch viel Wissen etc. Und jetzt aus Knowledge-Management-Sicht will ich natürlich Wissen irgendwie ja, sichtbar machen, greifbar machen, erfassen. Also, wie seht ihr da die Rolle des Knowledge-Managers? Also, bei uns zum Beispiel bei Continental ist es so, dass das Thema Community-Management gerade von zwei Seiten, sag mal, auch vom Management her gewollt angegangen wird. Und das ist einmal bei uns bei Group IT und einmal tatsächlich zum Teil bei Knowledge Management, weil dort auch erkannt wurde, da wird das Communities ein, oder vielleicht sogar das Instrument in Anführungszeichen sind, um Wissen gemeinsam aufzubauen und transparent zur Verfügung zu stellen, weil wir zum Beispiel da auch, bei uns sind viele Communities, wird das Wiki ganz stark genutzt, um, ja, genau, und von dem her ist es, sehe ich so, oder bei uns so, dass Communities ganz zentral sind für den Bereich Knowledge Management, aber halt dann, oder in dem Sinne, dass eben die Transparenz dadurch erhöht wird und man eben wegkommt von nur in Teams oder nur in Silos etwas zu machen und zu erstellen. Warum so ein bisschen online noch was gibt, einfach keine Handzeichen. Also dann die Online-Welt meldet sich auch. Also ich bin Felix von SAP und ich hätte eigentlich jetzt drei Punkte. Also der erste wäre jetzt ein Anliegen. Ich finde es total spannend, die Diskussion, die wir heute haben. Und ich denke, da ich auch das Thema Community Management für einen Boardbereich verantworte, würde ich das gerne weiterführen. Also gibt es schon ein bestehendes Netzwerk, wo sich Community Manager, die jetzt so größere Community Programme orchestrieren, austauschen. Dann das zweite, die Frage zum Knowledge Management. Da kann ich jetzt aus SAP-Sicht kurz beleuchten, da gibt es gerade in der Beratung und bei Pre-Sales und Sales schon seit vielen Jahren, haben eigentlich die Community hauptsächlich auch diesen Auftrag, den Wissensaustausch zu bestimmten Industrien oder zu bestimmten Themen voranzutreiben über die Org-Struktur hinweg. Also das ist sehr eng verknüpft und ist teilweise auch sogar verbunden mit Leuten, die jetzt für das Thema Knowledge Management dann bei SAP verbunden sind. Oder verantwortlich sind, sorry. Und dann das dritte war, vielleicht noch ein positives Signal zu geben, was jetzt Community Management oder die Zukunft von Community of Practices betrifft. Also da hat jetzt auch unser Vorstand entschieden, dass das Thema Lernen wirklich zentral ist für unsere Transformation und da auch entsprechend investiert wird, auch in einer Zeit, wo jetzt eigentlich sonst alle Budgets ziemlich gekürzt werden. Und deswegen wollen wir jetzt in der Entwicklung sehr stark halt das Thema Community Management, dieses Top-Down mit dem Bottom-Up, weil es gibt ja schon viele bestehende Graswurzelbewegungen bei SAP, verknüpfen, indem wir eben eine strategische Ausrichtung unterstützen, und zwar das Up- und Reskilling der Mitarbeiterinnen. Und ich glaube, darin liegt auch eine Chance für Communities of Practices, halt dieses Verbindungsglied zu sein zwischen dem formellen Learning und dem informellen Learning. So, und jetzt bin ich wieder still. Ja, sehr spannend. Vielleicht, ich würde sagen, mal sagen, mit der Achim Klander, Stefanie, ich und nochmal andere, wir haben ja diesen Community Management Guide geschrieben, das wäre ein Ablauf, um wenn jetzt auch noch andere, die Interesse haben, vielleicht haben wir auch Lust, uns regelmäßiger auszutauschen in größerer Runde. Da gibt es auch noch die Session Lernfahrt, das geht weiter heute. ich hätte da großes Interesse und das klingt ganz spannend, was würde ich jetzt mal so anbieten, dass wir dann gucken können, wie wir das weiterführen. Und was ich auf jeden Fall angucken kann, wobei da Achim und Stefanie mehr dazu sagen können, die beiden organisieren ja den T3-Call, wo alle 3 Monate es wirklich einen Austausch gibt und Praxisbeispiel spielen. Und okay. Zusammenkommen. Vielleicht bringt einer von euch beiden dazu was sagen. Haben wir das auch ins Lecker für Gruß? Ja, gerne. Also T3 Managers ist der Hashtag, da findet ihr uns auch auf LinkedIn und auf Twitter. Und die nächste Veranstaltung ist am 21. Juli, 16 Uhr. Also findet Quartalsturnus statt und bietet auch mal die Möglichkeit zum Austausch und sich zum Vernetzen. Ja. Ich hab mal noch. Ui, jetzt haben wir den Kleiner verloren. Ihr seid noch da. Wir sind noch mal, dann reden wir weiter. Die Dinger nicht mehr, aber ihr seht uns, das ist auch viel wichtiger. Ja. Genau, nur noch mal auch zu deinem Punkt, ne? Knowledge Management und Community. Also ich bin bei uns in der Organisation für Knowledge Management zuständig und ich mache das auf zwei Wegen. Also ich habe eine sehr große Community mit über 1200 Leuten aufgesetzt im Unternehmen, über die ich Knowledge Management und Lernen und so weiter, also so eine klassische Lernkoalition, würde ich sagen. Und bei uns ist aber, also das ist ein integraler Teil, also wir verstehen unsere Rolle im Business Management viel stärker in Bezug auf Gewährleistung interner Vernetzung für Innovation oder zur Ermöglichung von Innovation und so weiter, und zur Ermöglichung von Vernetzung auch als Wert an sich. So die klassischen Collect-Aufgaben, also Informations- und Wissensbereitstellung, das liegt bei uns sehr viel stärker bei der Informationsgovernance. Also das heißt, im Wissensmanagement sehen wir uns in der Rolle ganz stark, wie setzen wir einen Rahmen für gutes Community-Management, welche Trainings braucht es, wie sind die Online-Plattformen strukturiert, da sind wir dann wieder mit der IT zusammen. Das ist ein ganz zentraler Auftrag bei uns, ist der Wissensmanagement zusammen mit der IT angesehen, vielleicht sehr ähnlich über euch. Wir sind weitere Würfel. Man kann nicht schmeißen, oder? Ja. mich würde interessieren, wie ihr mit dem Trend, also ich kann nur von uns sprechen, Jochen, wir haben jetzt den Trend, den rückläufigen Trend von einem Tool, das Communities wirklich unterstützt hat, wie das ESN. Transparenz, Zusammenarbeiten, Coworking, auch sprecht darüber, was ihr macht, um eben auch Management zu bekommen, um die Wichtigkeit und den Nutzen der Communities überhaupt zu sehen und sichtbar zu machen. Wir haben einfach die Plattform gewechselt. Wir sind jetzt auf einem kleinen Tool wieder und das unterstützt das einfach nicht, diese Zusammenarbeit so gut und transparent im Unternehmen. Und unsere Inhalte sind verschwunden. Du musst wirklich ganz gezielt danach suchen. Du kriegst sie nicht mehr, ich sage jetzt mal, automatisch. Also es ist ganz, ganz, ganz schwierig. Und die Frage, ist es bei euch auch so? Also merkt ihr diesen Trend und wie geht ihr damit um? Also habt ihr einen Tipp für uns? Kannst du nochmal deinen Namen sagen? Antonia von der Telekom. Ich wollte dich schon wieder quatschen, aber... Sag mal was. Wir haben gerade eine ganz ähnliche Situation, weil wir mit unserem Intranet auf eine neue Plattform umgestiegen sind. Die Hälfte noch auf der alten unterwegs ist, die andere Hälfte auf der neuen. Der Newsfeed, seitdem wir auf der neuen sind, tot sind und Yammer noch nicht eingeführt wurde. Wir hoffen jetzt, dass wir durch die verschiedenen Communities mit der Yammer-Einführung, ich sag jetzt mal so, Welle machen können, dass dieses die Plattform besser genutzt wird. Also wir versuchen jetzt praktisch aktiv auf die verschiedenen Community-ManagerInnen zuzugehen und zu sagen, guck mal, wir haben hier eine neue Plattform, aber es ist halt natürlich was anderes, weil unsere Plattform Community-Arbeit anders unterstützen wird, als scheinbar das bei eurer der Fall ist. Absolut. Die Sache ist auch, also der Wechsel von einem Tool ist immer schwierig. Egal, wie gut das neue Tool ist, das kann ein Mega-Ding sein, das ist neu. Und neu ist immer schlecht, weil es ungewohnt ist. Und da braucht es wirklich ganz, ganz viel Begleitung, um auch zu sagen, und ne, Schulungen und die Leute abholen und viel im Vorfeld. Und ein ganz großes Problem bei dem, was bei euch passiert, ist nämlich dafür, dass die Inhalte nicht mitgenommen wurden. Dass einfach das, was man jahrelang aufgebaut hat, plötzlich von heute auf morgen weg ist, dadurch, dass es dann auch noch frühzeitiger weg war. Und da sehe ich echt ein großes Problem, weil da geht den Leuten die Leidenschaft verloren. Warum sollte ich hier was aufbauen, was entwickeln, wenn es irgendwann lieblos gelöscht wird? Und da ist gar nicht mal die Technik das Entscheidende, obwohl die auch ne, den Rahmen gibt und eine Technik darf nie eine Hürde sein. Aber ganz entscheidend ist wirklich, wie wird damit umgegangen? Also wie wird der Migrationsprozess begleitet, wie wird das gezeigt und wie wird das dann auch transferiert? Und wenn alles verloren geht, dann geht halt auch die Leidenschaft verloren. Das ist richtig, aber wir haben natürlich jetzt diesen Schritt bereits gemacht und wir können nicht nur zurückschauen, sondern wir müssen dann vorschauen und wir sehen halt einfach der Rückgang zurück in die Silos, rauf auf SharePoint, es wird viel zu wenig geteilt und also das ist einfach Kern des Problems. Und das wird momentan einfach auch vom Management ganz klar so propagiert. Also das ist wirklich die Richtung. Und ich finde es ehrlich schwierig und einfach auch traurig. Ja, bei uns, und ich glaube, Bernd kann auch ein Lied davon singen, ist es leider sehr ähnlich, dass der Wert und der Nutzen, der tatsächliche Nutzen eines ESNs noch immer nicht begriffen wurde, also gerade auch im Management. Und ein großes Problem, glaube ich, ist, dass ESN immer noch als sowas, ja, on top oder wenn ich mal ein bisschen Zeit übrig habe, schreibe ich mal kurz noch einen Blogartikel, gesehen wird, anstatt halt, und das, glaube ich, ist ein wichtiges Ziel, mehr tägliche Arbeit zu verstehen, als das im ESN stattfinden zu lassen, also ESN als Teil der Arbeit und dieses Verständnis schaffen. Und ich sehe einfach bei uns, wir müssen, oder ein nächster Versuch ist, sage ich mal, noch mehr auch Enablement, mehr Training anzubieten, also Skills aufzubauen in der Nutzung des ESNs. Und da hoffe ich mir jetzt auch viel im Aufbau oder im Zusammenhang mit Communities und Community Management, das nochmal angehen zu können. Aber ich kenne die Herausforderung sehr gut. Wir haben vor kurzem mal relativ simpel analysiert, wie die Mitarbeiter zusammenarbeiten, auf einer ganz einfachen Datenbasis. Wir haben es auf Abteilungsebene hochgebrochen und haben dann eine Netzwerkanalyse gemacht, eine organisationale Netzwerkanalyse, wo man versucht herauszufinden, okay, welche Abteilungen sind jetzt in welchen Abteilungen im Gespräch miteinander. Wenn man das tut, erkennt man sehr schnell dieses Silos. Also das Problem, was du hast, ist das, was du spürst, als jemand, der im Netzwerk gearbeitet hat, dass da Silos sind und dass die massiv problematisch sind. Das Problem ist nur, du visualisierst es nicht, weil du keine Mittel hast, das zu visualisieren. Wenn du es aber tun würdest, dann würde ein Bild entstehen, wo man erkennen würde, welche Abteilungen sind im Zentrum des Austauschs. Und welche Abteilungen sind am Rand des Austauschs? Sondern wenn ich diese Bilder kenne, das sind so Planetensysteme, die sich miteinander anziehen, je mehr Kontakt, desto mehr, je weiter weg, desto. Ne? Dann entsteht ein Bild, wo man erkennt, okay, die Abteilungen, die arbeiten ja gar nicht miteinander. Also das Problem, was du hast, ist nicht, ist glaube ich, eine Erkenntnis in der Organisation, dass das wirklich ein Problem ist. Weil es sagen zwar immer so viele, ja, Silos sind ein Problem. Aber handeln nicht entsprechend und tun nichts dafür oder nutzen nur die Dinge, die sie kennen, um die tauschen sich halt mal mit dem Abteilungsleiter aus und das ist dann ihr Video aufbrechen. Was ja das ist, was du so dann verstehst als Community Manager, du denkst ja eher an einen durch die organisational in alle tiefen Ebenen hinein austauschen. Und ich glaube, diese Visualisierung oder die Idee davon, das ist was, woran was eine Möglichkeit wäre, überhaupt erstmal das Problem aufmerksam zu machen. Mhm. Ja, was du eine super Idee. Ja. Vielleicht ganz kurz dazu, weil können wir gerne mal eine Session zu machen, noch nachfolgen. Wir haben jetzt nur noch ein paar Minuten. Haben wir auch schon mal probiert, das bei unserem Betriebsrat gescheitert, wegen Sichtbarkeit, Vernetzung von Informationen, Personen, müsste man vielleicht nochmal neu probieren, ob man das auch nochmal anders einbringen. Du hast direkt einen Tipp dazu, ganz kurz. Ich würde mich dazu gerne weiter austauschen. Wir haben die Situation ein bisschen anders, aber so ähnlich. Wir haben halt gemerkt, dass vor der Yammer-Einführung bei uns im Unternehmen Teams eingeführt wurde, die Teamsräume aber auf privat geschaltet sind. Und wir haben in diesen Teamsräumen ein total lebendiges, brummendes Community-Leben, aber es wird nicht nach außen hin sichtbar. Und ich bin so ein bisschen gespalten, weil in Teilen braucht es auch ein bisschen diesen privaten Raum für Menschen, weil wir überhaupt zum ersten Mal über Hierarchien hinweg kommunizieren und Leute auch unsicher sind. Ne? Wenn ich jetzt als nationaler Kollege oder Kollegin im Irak oder sonst wo sitze, kann ich das, weil wir doch sehr hierarchisch geprägt sind als Organisation. Aber wie schafft man es dann auch wieder, die Inhalte, die dort entstehen, wieder öffentlich sichtbar zu machen? Also ich bin gar nicht so, es muss alles die ganze Zeit transparent sein. Ich sehe auch durchaus den Wert der geschlosseneren Räume für viele Leute und Kollegen und Kolleginnen. Aber der Transfer funktioniert nicht so richtig. Ja, ja, das war unsere jahrelange Diskussion im ESN. Ne? Wie offen machen wir es? Wo machen wir es geschlossen? Wo machen wir es offen? Wie viel Vertraulichkeit brauchen wir und wo brauchen wir Offenheit? Das Prinzip deshalb ist ESN kein Tool wie jedes andere, weil ESN ist per se ein kulturell offenes Tool. Ne? Das heißt, jeder kann auf Communities und Menschen aufmerksam werden und beitreten. Das ist halt gerade für Grassroots-Geschichten ist das natürlich geeignet. Das heißt, wenn du Supporter haben möchtest und einlädst, dann findest du die auf dem ESN. Ne? Du findest Menschen. In der normalen Corporate-Welt findest du nur Inhalte. Das ist das große Problem. Ne? Und ein ESN war für mich immer der große, ich habe es gestern genannt, große Kulturwandler, ja, weil du Menschen fandest. Auch für fachliche Communities, ne? Denn dann merkst du überhaupt erstmal, dass in den verschiedenen Unternehmensteilen was dieselben Dinge gebraucht werden oder gemacht werden, und dann schließt du dich mit denen zusammen. Dann gibt's eine Marketing-Community, gibt's eine Entwickler-Community oder so, ne? Und das ist halt das große Problem, dass das jetzt wegfällt. Wir sind um Lichtjahre zurück und Teams hilft null, weil es einfach auf Team, sagen wir mal, auf Teamebene offen ist und Teamarbeit befördert, fair enough. Nur für bereichsübergreifendes Arbeiten ist das nicht geeignet, aus meiner Sicht. Eine Frage an euch Experten. Wären Communities wichtiger oder unwichtiger? Wichtiger? Daumen hoch. Mit Begründung oder ohne Begründung? Ja, das ist einfach so. Ja, was heißt das so? Ja. Du sprichst vom Herzen oder? Ich habe gerade irgendwann, du hast gerade von Kenevian geredet, ne? Der Dave Snowden würde sagen, don't rely on communities of practice, the real experts meet elsewhere. Und er setzt total auf informelle Netzwerke, sagt, stärkt das informelle Netzwerken, die Communities kommen dann später. Also so, ne? Nicht so per se gegen die Communities, ja. Aber das, ne, wie setzt man die irgendwie auf? Ich weiß es nicht. Also ich habe das Gefühl, die informelle Vernetzung wird auf jeden Fall wichtiger, weil die auch wirklich Dinge teilweise befördert. Ob das heißt, dass Communities wichtiger werden, in der Form, weiß ich nicht. Deswegen so. Ja, wir haben ja alle so einen Berufszweckoptimismus gegen die Community. Da kann man, ich glaube, bin nach wie vor davon überzeugt, dass Communities Großes bewirken können und dass sie halt Motivation auch in den Menschen auslösen. Und ja, es gehört auch einfach zu Menschen dazu, ja, also es gibt ja nicht nur die hierarchische Welt. Auf der anderen Seite, ja, an vielen Stellen erlebt man eben auch das andere, wir reden gerade vom Management, aber dadurch werden halt auch wieder die Menschen bestärkt, die sich eigentlich nicht verändern wollen. Und manches kann man vielleicht auch manchen Menschen nicht übel nehmen, ja, die wollen halt ihren Job machen und dann wollen sie nicht mit so Idealismus belangt werden. Wir können hier in Communities, deutlich auch alles Anstrengungen, alles, was wir hier machen, Hybrid, alle diese Welten, die Epidemie, das erfordert von uns extra Anstrengungen, die uns irgendwie aus dem normalen, wozu wir biologisch werden, rauswirft. Und bei Communities geht es eben das ständige Teilen. Das ist eine andere Haltung, man muss sich einen extra Schritt gehen. Aber wenn ich den mal tue, merke ich halt auch, dass so viel sich bewegt und dass sich wieder so viele Räume auch eröffnen. Also den Twist, den haben halt viele irgendwie nicht mitbekommen. Und gerade fühlen sich viele eben im Gegenteil stärkt. Und das ist vielleicht das, was auch ein bisschen pessimistisch dabei ist. Aber ich denke auch trotzdem, dass es wichtig ist. Ja, noch zwei Minuten. Vielleicht kriegen wir noch eine Online-Stimme und eine Offline. Oder was? Gerade in Würfel? Ich würde sogar anfügen, ich habe gerade durch den Kanal was geteilt, was ich vor ein paar Jahren mal geschrieben habe. Das war bezüglich der Verknüpfung oder dieser Problematik, die du gerade beschrieben hast, dass sich Leute in den sicheren Raumteams etwas wohler fühlen für den Anfang. Genau das habe ich da beschrieben. Wo das herkommt, weil wir den ersten Schritt gegangen sind. Das erste Community ist gewesen und dann Teams nachgezogen. Was für die vorher in Communities gearbeitet haben, total ein riesiger Schritt war. Aber wir trotzdem festgestellt haben, ganz viele sich immer noch problematisch wissen, ein Team überhaupt zu arbeiten. Das hatte ich auch in den letzten 4, 5 Jahren nicht was geändert. Also für mich ist wirklich das Kinetic Framework zusätzlich zu der Diskussion noch alle hatten, das ist der große Gewinn in den letzten 2 Jahren gewesen, muss ich sagen. Weil er mir genau diese Nutzen zeigt, der geht mit unterschiedlichen Dingen. Ich sage nicht, wir müssen alles in Communities machen, was auch ein zu großer Aufwand eventuell auch wäre, dass ich daran das zu tun. Aber für gewisse Dinge muss es gehen. Das ist das, was ich aus dem Framework rausgezogen habe und deswegen auch so mit. Und weil ich natürlich auch in Teams habe und in ESN und in verschiedenen Orten eben bestimmt. Online-Freunde und Freundinnen, seid ihr noch da? Seid ihr viel im Raum gesprochen? Ja, ansonsten eine Punktlandung. Ja. Also wir haben ein Board, die Lydia hat ja ganz viel mit dokumentiert, was hier für Fragen aufkamen von euch. Lohnt sich wahrscheinlich da im Nachhinein nochmal drauf zu gucken. Tanja, du hattest ja, glaube ich, du wolltest das nochmal aufbereiten in deinem Blogbeitrag, ne? Also so hätten wir gleich am Anfang sagen sollen. Jetzt können wir gleich noch was ein, so total ist, das kommt, das wird als Blogbeitrag nochmal aufbereitet. Ja. Und ansonsten, ich würde sagen, wir gucken mal, wenn wir wieder einen Termin haben, wo sich das Community Management Leitfaden zusammentrifft, das haue ich jetzt mal spontan in die Runde, können wir euch gerne zu einladen und einen größeren Austausch machen. Machen wir kurz einen Kontakt genau. Wo ihr da dann einigen sollt. So machen wir das. Genau, C3-Managers hatte ich schon im Slack geteilt. Und ja, und da werden wir sich jetzt sowas auch mit anbieten, wir hatten letztes Mal erst drüber gesprochen, das ist schon los. Das weitere Setup, weil aktuell ist es so, dass wir es auch Barcamp ähnlich haben und es immer ein Praxisbeispiel zu einer bestimmten Community gibt. Aber sowas wäre halt einfach mal, denke ich, auch ein tolles Diskussions- oder Dialogsthema, wenn wir sehen, okay, wir haben da was, uns alle ähnlich beschäftigt. Das müssen wir mal hinkriegen. Genau, deswegen Themenvorschläge gleich auch einfach in Slack. Also, sag du das vielleicht nochmal. Vorschläge gerne. Tschüss und guten Abend. Danke euch. Ja, essen. Essen.